Kapitel 7. Religion verzerrt die Natur Gottes. Ich bin überzeugt, dass Religion die Erfindung Satans ist. Wenn ich Religion sage, dann meine ich nicht die verschiedenen Glaubensrichtungen und Aspekte des Christentums. Ich meine damit, Gott in alttestamentlicher Mentalität auf Grundlage von Werken gegenüberzutreten. Wenn wir versuchen, mit Gott auf Basis des Gesetzes in Beziehung zu treten, sind wir in Religion gefallen. Eines der schlimmsten Probleme mit Religion ist, dass sie die Natur Gottes völlig verzerrt. Das ist immer schon die Strategie des Feindes gewesen, von Beginn der Schöpfung an. Wenn wir uns den Ursprung der Sünde im Garten Eden genau ansehen, werden wir erkennen, dass die Strategie des Teufels Täuschung war. Er gaukelte Eva vor, dass Gott nicht so freundlich und großzügig sei, wie er es in Wirklichkeit ist. Eines der großen Probleme im Nichtverstehen des neuen Bundes und des vollbrachten Werkes am Kreuz ist, dass wir an einen Gott glauben, der unterschiedlich ist vom Gott der Bibel. Die Freundlichkeit Gottes. Es gibt nur einen Gott. Er ist über die Maßen freundlich und wundervoll und er liebt alle Menschen leidenschaftlich. Weil die Menschen die Bibel aus der Perspektive des Gesetzes anstatt des vollbrachten Werkes am Kreuz lesen, sind sie in eine Religion eingetreten anstatt in eine lebendige Beziehung mit diesem wundervoll freundlichen Gott. Lass mich dir durch die Bibel zeigen, wie wundervoll der Gott ist, dem wir dienen. In Hebräer 8:8-9 sehen wir Gottes Motiv für die Errichtung des neuen Bundes, denn er tadelt sie doch, indem er spricht: Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen werde, nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern gemacht habe an dem Tage, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen, denn sie sind nicht in meinem Bund geblieben, und ich ließ sie gehen, spricht der Herr. In diesem Vers sagt uns Gott, dass nicht der alte Bund das Problem war, sondern die Menschen. Seht euch diesen Vers an, denn er tadelt sie doch. Dann schlussfolgert der Schreiber, dass es das Volk war, welches nicht im Bund geblieben ist. Gott hätte die Haltung einnehmen können, die Menschen haben das Problem verursacht, es war zur Gänze ihr Fehler, also müssen auch sie einen Weg finden, es in Ordnung zu bringen. Er hätte ihnen sagen können, dass es ihre Sündigkeit und Rebellion war, die das Problem geschaffen hat, und er hätte sagen können, ich habe euch gesagt, wie ihr mit mir in Beziehung sein sollt. Jetzt macht es einfach, aber anstelle dieser Haltung hat Gott alles dafür getan, einen neuen Bund mit dem Menschen zu machen. Das ist eine der größten Erweisungen der Freundlichkeit Gottes. Wenn wir einmal verstanden haben, dass dies von Anbeginn der Welt in seinem Herzen war, werden wir von Freude überwältigt. Kürzlich habe ich über Psalm 139:17-18 meditiert, wo es heißt: Und wie teuer sind mir, o Gott, deine Gedanken? Wie groß ist ihre Summe? Wollte ich sie zählen, so würde ihre mehr sein als der Sand. Wenn ich erwache, so bin ich noch bei dir. Die Gedanken Gottes dir gegenüber sind nicht boshaft oder zornig, sie sind teuer. Das Wort teuer bedeutet von hohem Wert und wertgeschätzt. Die Gedanken, die Gott über dich hat, sind nicht nur von hohem Wert und wertgeschätzt, sie sind auch so zahlreich, dass du sie niemals zählen könntest. David war ein Mann, der vertraut war mit der Wüste. Ich kann mir vorstellen, dass er, als er anfing über die Güte Gottes nachzudenken und dabei um sich schaute mitten in der Wüste, wo nichts als Sand war, eine überwältigende Offenbarung über die freundlichen Gedanken Gottes hatte, die vergleichbar waren mit der Menge des Sandes, den er sah. Es gibt nur einen Gott, und er ist über die Maßen wundervoll. Weil Religion die Natur Gottes verzerrt, ist es wichtig für uns, alle religiösen Filter zu entfernen, wenn wir uns Gott oder seinem Wort nähern. Manche Leute haben die Idee, dass es zwei Götter gibt, den Gott des Alten Testaments und den Gott des Neuen Testaments. Das Problem ist nicht, dass Gott sich im Alten Testament anders präsentierte als im Neuen, das Problem ist, dass der Teufel durch Religion die Natur Gottes in unserem Verstand und unseren Herzen verdreht hat. Deshalb haben wir entweder zwei verschiedene Götter wahrgenommen oder einen Gott, der sich im Neuen Testament verändert hat. Es wird uns jedoch in Malachi 3:6 gesagt, dass Gott sich nie verändert, denn ich, der Herr, verändere mich nicht. Wenn wir nur zu lernen imstande sind, die Bibel ohne unseren religiösen Filter zu lesen, werden wir den erstaunlichsten und freundlichsten Gott im Alten und im Neuen Testament entdecken. Wie du Gott siehst, seine Natur und seinen Charakter, wird festlegen, wie du mit ihm in Beziehung trittst und wie du denkst, dass er mit dir in Beziehung tritt. Da wir alles, was wir hören, durch unsere Herzen filtern, müssen wir sicherstellen, dass unsere Herzen nicht durch religiöse Überzeugungen verstopft sind, was dann Furcht, Selbstgerechtigkeit, Verdammnis, Vorurteile und Ähnliches hervorbringt. Zusätzlich zu all dem, wird es uns entweder zu Menschen machen, die davon überzeugt sind, furchtbare Sünder zu sein, oder zu modernen Pharisäern, beides ist schrecklich. Gottes Herrlichkeit ist sein Charakter und seine Natur. Es gibt eine wunderbare Erzählung in 2. Mose 33:17-19, wo Mose seine tiefe Sehnsucht ausdrückt, die Herrlichkeit Gottes zu sehen. Der Herr sprach zu Mose: Was du jetzt gesagt hast, das will ich auch tun, denn du hast vor meinen Augen Gnade gefunden, und ich kenne dich mit Namen. Er aber sprach: So lasse mich deine Herrlichkeit sehen. Und er sprach: Ich will vor deinem Angesicht alle meine Güte vorüberziehen lassen und will den Namen des Herrn vor dir ausrufen, und wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Mös bat, die Herrlichkeit Gottes sehen zu dürfen und Gott antwortete auf eine interessante Art. Er sagte Mös, dass er seine Güte an ihm vorüberziehen lassen würde und dass er den Namen des Herrn proklamieren würde. Gott hat Mös nie gesagt, dass er seine Herrlichkeit nicht sehen könne, stattdessen sagte er ihm, dass er seine Herrlichkeit offenbaren würde, indem er seinen Namen offenbart. In der hebräischen Kultur gab der Name immer die Identität vor. Er sprach von der Natur und dem Charakter von Personen. Menschen haben verschiedene Ideen über die Herrlichkeit Gottes. Normalerweise ist es irgendein seltsames, abstraktes und übernatürliches Ding, das sich manifestieren muss, damit sie glauben, dass sie die Herrlichkeit Gottes gesehen haben. In dieser Textstelle wird uns gesagt, dass Gottes Herrlichkeit seine Natur und sein Charakter sind, welche durch seine Güte wiedergespiegelt werden. Lass uns die Herrlichkeit Gottes ansehen, welche hier offenbart wird. Diese Textpassage zeigt sehr schön, wie Menschen oft das Alte Testament durch die Linsen des Alten Bundes lesen. Indem sie das tun, verdrehen sie die Natur und den Charakter Gottes. Gottes Herrlichkeit offenbart. Als Gott an Mös vorüberging in 2. Mös 34, 5-7, sehen wir seinen Charakter in 7 Eigenschaften offenbart, die seine Herrlichkeit ausdrücken. Da kam der Herr herab in einer Wolke und trat da selbst zu ihm und rief den Namen des Herrn aus. Und als der Herr vor seinem Angesicht vorüberging, rief er, der Herr, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, welcher tausenden Gnade bewahrt und Missetat, Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern heimsucht der Väter Missetat an den Kindern und Kindeskindern bis in das 3. und 4. Glied. Es ist ziemlich erstaunlich für mich, wie Menschen, die die Bibel mit einer alttestamentlichen Mentalität lesen, die Freundlichkeit Gottes nicht sehen, die sich durch das ganze Alte Testament zieht. Wenn du alte und neue Kirchengeschichte studierst, wirst du herausfinden, dass es niemand gibt, der jemals auf bedeutsame Weise von Gott eingesetzt wurde und dabei nicht die wahre freundliche und wundervolle Natur Gottes im Alten Testament erkannt hätte. Es war immer schon Gottes Sehnsucht seit Grundlegung der Welt, mit den Menschen in einer liebenden, fürsorglichen und intimen Beziehung zu leben. Er hat sich immer gewünscht, dass wir mit ihm auf Basis seines wahren Charakters in Beziehung leben und nicht auf Basis eines entstellten Charakters, wie die Religion ihn darstellte. Wenn unsere Augen geöffnet werden können, um Gottes Herrlichkeit zu sehen, und wenn wir durch diese 7 verborgenen Eigenschaften gehen, wie Gott sich hier selbst beschreibt, werden wir nichts anderes tun, als uns ihm hinzugeben und ihn ansehen beten. Religion hat uns belogen, als sie versuchte uns einzureden, dass Gott ein zorniger Gott ist. Die 7 Attribute, die Gottes Herrlichkeit zeigen. In 2. Mose 34, 6-7 fängt Gott an, seinen wundervollen Charakter und seine wundervolle Natur zu offenbaren. Während wir durch diese Charaktereigenschaften gehen, werde ich dir sagen, was ihre ursprüngliche Bedeutung im Hebräischen ist, sodass du wirklich die Herrlichkeit Gottes ergreifen kannst. Das Erste, was Gott sagt, ist, dass er barmherzig ist. Das bedeutet, Mitgefühl oder zärtliches Erbarmen zu haben. Genau da, mitten im Alten Bund, zeigte Gott seinem Volk, wie er wirklich ist. Wir müssen uns in Erinnerung rufen, dass Jesus das vollkommene Abbild des unsichtbaren Gottes ist, Kol 1, 15. Wenn du die Evangelien liest, wirst du einen mitfühlenden Jesus sehen, der sich zärtlich um die Schwachen, die Kranken, die Sünder, die Zurückgewiesenen, die Frauen und die Kinder sorgte. Er war so mitfühlend, dass er in den Zeiten seiner größten Not nicht für sich, sondern um andere besorgt war. Die zweite Eigenschaft, die die Herrlichkeit Gottes offenbart, ist, dass er gnädig ist. Das ist ein sehr starkes hebräisches Wort und es ist sehr schwer in unsere Sprache zu übersetzen. Das Beste, was wir herausholen können, ist zu sagen, es bedeutet, dass er gütig und freundlich ist und Gunst gibt. Ich würde hier einmal kurz Pause machen und nachsinnen, welche verschiedenen Gedanken über Gott du beim Lesen der Bibel durch religiöse Linsen hattest. Gott war nie ein anderer Gott als der, der er nach seiner eigenen Aussage ist. Er wird immer gütig zu dir sein, er wird immer freundlich sein und wird immer alles tun, um dir sein Wohlwollen zu zeigen. Das dritte Attribut, das die Herrlichkeit Gottes zeigt, ist seine Langmut. Dieses Wort bedeutet, geduldig zu sein, langsam zum Zorn und nicht leicht zu provozieren. Könnt ihr sehen, wie der Teufel den Charakter Gottes verzerrt hat? Viele Gemeinden predigen über einen Gott, der so zornig ist, dass er immer nach einem Weg sucht, seinen Zorn an seinem Volk auszulassen. Gott selbst sagt, dass dies nicht wahr ist. Als nächstes bezeichnet Gott sich als überfließend an Gnade. Das bedeutet, sehr viel Güte und Zärtlichkeit zu haben. Wiederum, wenn du die Evangelien liest, wirst du diese Charaktereigenschaft klar im Leben Jesu wiedergespiegelt sehen. Er war so gütig und freundlich, dass Leute, die von der Gesellschaft abgelehnt wurden, magisch von ihm angezogen waren. Mütter drängten sich durch die Menge mit ihren kleinen Kindern, damit er sie berühren und segnen konnte. Prostituierte weinten zu seinen Füßen, weil sie von so viel Freundlichkeit und Zärtlichkeit überwältigt waren. Sünder und Steuereintreiber, welche von der Gesellschaft gehasst wurden, übergaben ihm willig ihr Leben und folgten ihm. Unser Gott ist ein Gott der Güte und Zärtlichkeit. Das ist seine herrliche Natur. Wenn dein Herz nicht an die Güte Gottes glaubt, bist du nicht imstande, mit ihm so in Beziehung zu sein, wie er es sich von dir wünscht. Das fünfte der sieben Attribute, die Gott Mose verkündigte, war, dass er ein Gott der Wahrheit ist. Dieses Wort steht in der ursprünglichen hebräischen Bedeutung dafür, dass er treu und verlässlich ist. Gott ist absolut verlässlich und wird immer tun, was er versprochen hat, wenn wir es wagen, ihm zu vertrauen. Viele Leute versuchen an das Wort Gottes oder die Verheißungen Gottes zu glauben, ohne seine Herrlichkeit, das heißt seinen Charakter, gesehen zu haben. Wenn dein Herz nicht davon überzeugt ist, dass Gott, durch seine Natur, gut, freundlich und verlässlich ist, dann wirst du nicht das Vertrauen haben, an seine Verheißungen zu glauben. Glaube ist nichts Technisches, es bedeutet, uns mit der Herrlichkeit Gottes zu verbinden. Die sechste und vorletzte Eigenschaft ist, dass er Barmherzigkeit behält für Tausende. Das Wort Barmherzigkeit hier ist dasselbe, das im ursprünglichen Hebräisch für Eigenschaft Nummer 4, Gnade, verwendet wurde. Es stellt sich die Frage, warum würde Gott sich dasselbe Attribut zweimal zuschreiben? Die Antwort ist klar. Beide dieser Eigenschaften haben ein anderes Wort dazu gefügt. Das Wort überfließend ist ein Adjektiv und bedeutet reichlich, üppig, weitläufig, eine große Menge oder eine Vielzahl. Das zweite Mal fügt Gott eine Zahl hinzu. Er sagt, dass er Barmherzigkeit behält für Tausende. Die ursprüngliche Bedeutung ist, dass er seine Zärtlichkeit und Freundlichkeit uns gegenüber sorgfältig bewahrt für immer und immer. Die Bedeutung des Wortes Tausend in der Numerologie der Bibel bedeutet eine endlos lange Zeit. In einfache Worte gefasst sagt Gott hier, es ist meine Herrlichkeit, die sorgfältig über dich wacht und sicherstellt, dass ich immer freundlich und zärtlich zu dir bin. Die siebente und letzte Eigenschaft, die Gott Mose offenbarte, ist, dass er vergebend ist. Gott sagte, dass er die Missetaten, Übertretungen und Sünden vergibt. Die Bedeutung des Wortes vergeben ist, begnadigen, beseitigen oder übersehen. Gott beschreibt hier seine erstaunliche Herrlichkeit, indem er uns die Dinge aufzählt, für die er entschieden hat zu begnadigen, zu beseitigen und darüber hinwegzusehen. Diese drei Dinge, die er sich entschieden hat zu vergeben, sind progressiv. Missetat bedeutet Perversion, Schuld oder Verdorbenheit. Übertretung bedeutet rebellisch zu sein, was sich auf eine Haltung bezieht. Sünde wird abgeleitet von der Ursprungsbedeutung Zielverfehlung, aber das Wort bezieht immer eine freiwillige Handlung mit ein. Gott erklärt, dass es seine Herrlichkeit ist, unsere Perversion, unsere Rebellion und sogar unsere freiwilligen Handlungen gegen ihn zu verzeihen. Ich habe sagen hören, dass Gott freiwillige Sünde nicht vergibt. Ich wusste gar nicht, dass es eine andere Art von Sünde gibt. Wir wählen zu sündigen und Gott wählt zu vergeben. So ist seine herrliche Natur. Ich finde es so wundervoll, dass hier, mitten im Alten Testament mit einem rebellischen Volk, Gott zeigt, wie gut er wirklich ist. Paulus zitiert den Propheten, wenn er in Römer 10, 21 sagt. In Bezug auf Israel aber spricht er, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach einem ungehorsamen und widerspenstigen Volk. Wieder sehen wir die wunderbare Natur Gottes, der nicht davon abzuhalten ist, uns zu lieben. Der scheinbare Gegensatz. Während wir diese Schriftstelle lesen, habe ich mit Absicht den letzten Teil bis jetzt weggelassen. In 2. Mose 34, 7, wo Gott seinen herrlichen Charakter beschreibt, fährt er mit der folgenden Feststellung fort. Aber keineswegs ungestraft lässt, sondern heimsucht der Väter Missetat an den Kindern und Kindeskindern bis in das dritte und vierte Glied. Ich habe diese Schriftstelle viele Male von Christen zitiert gehört, indem sie sie aus dem Kontext rissen, um damit das Chaos in ihrem Leben zu rechtfertigen. Sie sagen, dass es irgendeine Sünde geben muss, die ihr Vater, Großvater oder ihre Urgroßmutter begangen hat, und dass Gott nun deren Missetaten an ihnen heimsucht und sie für die Sünden der Vorväter richtet. Was für eine schreckliche, alttestamentliche Theologie. In Christus sind alle Vorfahrensflüche weg und alle Dinge sind neu geworden. Lasst uns diesen offensichtlichen Widerspruch betrachten, welcher in Wirklichkeit kein Widerspruch ist. Gott hat uns ganz deutlich gezeigt, indem er seine sieben erstaunlichen Eigenschaften beschrieb, dass er mitfühlend, freundlich, geduldig, nicht leicht zu erzürnen, sanftmütig, verlässlich und bedingungslos vergebend ist. Sieh dir das siebente Attribut an, das sagt, vergebend die Missetaten, Übertretungen und Sünden gleich danach fügt er die Aussage hinzu, der keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern, an der dritten und vierten Generation. Wie kann Gott zuerst sagen, dass er so freundlich und vergebend ist, und dann plötzlich hinzufügen, dass er die Schuldigen keineswegs ungestraft lässt? Wenn wir, aus freiem Willen und eigener Wahl, uns entscheiden, diesen großartigen Gott zurückzuweisen, seine Güte und seine Vergebung, dann bleibt nichts mehr übrig, außer dem Gesetz, durch das wir verurteilt werden müssen. Gott möchte niemals, dass jemand seinen Zorn erfahren muss, der durch seine heilige Natur gegen die Sünde freigesetzt werden muss. Das Einzige, das Gott möchte, dass wir es jemals erfahren, sind seine Barmherzigkeit, Freundlichkeit, Güte und Vergebung. Wenn wir uns jedoch entscheiden, seine Freundlichkeit zurückzuweisen, muss er mit gebrochenem Herzen zusehen, wie wir die Konsequenzen unserer schrecklichen Entscheidung, nämlich Gericht, erfahren. Aber warte, es gibt noch einen anderen wunderbaren Teil dieser Geschichte. Gott sagt, dass er die Schuldigen auf gar keinen Fall ungestraft lässt, und weil er sich bereits festgelegt hat, dass er gütig und sanftmütig ist und alles vergibt, heißt das, dass für ihn keine Schuldigen mehr vorhanden sind, es sei denn, sie weisen seine herausragende Liebe und Vergebung zurück. Es gibt niemanden, der in den Augen unseres liebenden Gottes schuldig sein muss, allen kann vergeben werden. Kannst du sehen, wie religiöses Denken und das Lesen der Bibel durch die Brillen des Alten Bundes das Bild unseres liebenden Gottes verzerrt und aus ihm einen zornigen, strafenden Gott gemacht haben, der er nicht ist? Es gibt zwei Arten, Gottes Freundlichkeit und Vergebung zurückzuweisen. Der eine Weg ist, freiwillig zu erklären, dass wir sie nicht empfangen wollen, was kein Christ jemals tun würde. Der andere Weg ist viel subtiler, es ist Selbstgerechtigkeit, durch die wir versuchen, Gottes Freundlichkeit, Güte oder Vergebung durch unsere eigenen Verdienste zu empfangen. Da seine Herrlichkeit nur als kostenloses Geschenk empfangen werden kann, haben wir sie zurückgewiesen, indem wir sie verdienen wollen.